Was bin ich für dich? Bin ich dein Freund und dein Partner? Kannst du sagen, dass du immer für mich da warst? Wenn ich das Leben nicht ertrag, bist du da? Oder ist das nur geheucheltes Theater? Was bin ich für dich? Ich mein, ich nenn dich Bruder. Und ich würde jetzt gern hören, was du sagst. Ziehst du mit mir in den Krieg oder bist du nur mein Freund, solange du nichts damit zu tun hast? Ich tu alles, was ich kann für einen echten Freund. Sogar der kleinste Stein in seinem Weg wird weggeräumt. Ich leg mich ins Zeug, ich bin da, wenn Not am Mann ist. Ich mach mich gerade, na klar, egal wie gnadenlos der Kampf ist. Und das gleiche will ich auch von meinem Gegenüber. Doch ich guck ihn an und seh ihn Lügner, von wegen Brüder. Ich hab zu wenig Blut für zu viele Mücken. Wenn ich nicht aufpass, end ich noch mit einer Kugel im Rücken. Das ist schon lange nicht mehr lustig. Und so langsam wird es schmutzig. Du lässt mich fallen, denn ich nutz nichts. Weil ich nicht weiß, ob du mich auf den Arm nimmst. Muss ich wissen, ob du für mich da bist. Darum frag ich, was bin ich für dich? Bin ich dein Freund und dein Partner? Kannst du sagen, dass du immer für mich da warst? Wenn ich das Leben nicht ertrag, bist du da? Oder ist das nur geheucheltes Theater? Was bin ich für dich? Ich mein, ich nenn dich Bruder. Und ich würde jetzt gern hören, was du sagst. Ziehst du mit mir in den Krieg? Aha. Oder bist du nur mein Freund, solange du nichts damit zu tun hast? Als ob wir Freunde sind, dieses Gelaber und Drama ohne Grund sind nicht neu für mich. Wir hingen bei meinen Eltern zu Hause, aßen am selben Tisch. Hinterm Rücken erzählst du, ich wäre eine Quelle zum Geld für dich. Einmal auf Kontakt und sperren, keine Aussprache. Was du sagst, interessiert mich wie bei Menschen die Hautfarbe. Null, es lässt mich aufatmen, ein Ballast weniger. Leute wollten mich manipulieren wie Hassprediger. Never mit mir, guck, wir können gerne lachen und chillen. Doch kommentier nicht mein Privatleben, ich mach was ich will. Lass mal den Film, ich höre nicht, was und ob du redest. Der Nächste, den ich cutte, stell dich hinten an wie bei einer Polonaise. Sag, was bin ich für dich? Bin ich dein Freund und dein Partner? Kannst du sagen, dass du immer für mich da warst? Wenn ich das Leben nicht ertrag, bist du da? Oder ist das nur geheucheltes Theater? Was bin ich für dich? Ich mein, ich nenn dich Bruder. Und ich würde jetzt gern hören, was du sagst. Ziehst du mit mir in den Krieg oder bist du nur mein Freund, solange du nichts damit zu tun hast? Wenn du nicht mitziehst, dann yalla bye. Denn in meinem Freundeskreis sind alle gleich. Es sind nicht alle reich, darum lade ich alle ein. Und das soll noch nicht mal ein Gefallen sein. Ich finde, das gehört sich so. Ich mein, guck mich an, dann siehst du sie. Ich bin ein Spiegelbild von jedem Mann in meinem Team. Und wenn es darum geht, einen Mantel anzuziehen, dann verlange ich das von ihm. Denn ich finde, das gehört sich so. Was bin ich für dich? Bin ich dein Freund und dein Partner? Kannst du sagen, dass du immer für mich da warst? Wenn ich das Leben nicht ertrag, bist du da? Oder ist das nur geheucheltes Theater? Was bin ich für dich? Ich mein, ich nenn dich Bruder. Und ich würde jetzt gern hören, was du sagst. Ziehst du mit mir in den Krieg oder bist du nur mein Freund, solange du nichts damit zu tun hast?